Ja, hier sind wir wieder. Guten Tag. Man nennt uns auch die Isländer unter den Podcasts. Genau. Mein Name ist Javik und hier ist Reyk. Aber wir könnten wirklich so wie ist dein isländischer Name machen? Es gab es als, irgendwo gab es das wahrscheinlich auch. Ich habe rausgefummelt, wie die Schriftzeichen gehen auf einer normalen Tastatur und in Word geht auch. Und man muss Alt drücken, Alt, und dann eine vierstellige Ziffernkombination in dem Tastenblock rechts. Und dann hat man eben dieses TH. Thorn. Genau. Und das muss man schon sagen, dass die Isländer so substanzielle Beiträge zur Weltliteratur geleistet haben. Halldór Laxness, Atomstation. Wenn die jedes Mal so lange vor der Tastatur saßen, fehlen als im Buchstaben. Zumal Halldór Laxness das geschrieben hat, als es noch keine Rechner gab. Das heißt, er musste vierstellige Ziffernkombinationen in seinen Bleistift eingeben. Respekt. Ho. Lucky und Fred. Das ist der Lucky. Ich freue mich, dass der Lucky da ist. Der Lucky ist da. Und ich hau ihm gerade den Kopfhörer vom Kopf, als er ein bisschen koppelt oder übersteuert. Bisschen laut. Ja, dreh am Rad. Okay. Ja, guten Tag. Mein Name ist Lukas Eriksson. Okay, mein Name ist Fridudur Otto Willison. Der Einfachheit halber bleiben wir aber bei Lucky und Fred. Jawohl, den Fernfahrern der Ätherwellen, den beiden warmschlagenden Herzen in ihren süßen Öhrchen. Wir haben in der letzten Folge zwei Vorhersagen gemacht. Wir waren beide richtig. Die eine kam von dir und war Joachim Gauck macht keine zweite Amtszeit. Volle Punktzahl. Ich glaube, es war ein Wunsch. Die andere kam von mir und hieß Belgien wird Europameister. Ja, also dein Tipp auf eine schmierige und verantwortungslose Kolonialmacht war auf jeden Fall richtig. So, was haben wir auf dem Zettel? Es ist wenig Zeit vergangen. Wir sind nicht so säumig wie sonst. Nee, 6 Wochen, aber die hatten es in sich. Die Welt hat sich Mühe gegeben. Ja. Zu den schmerzlich zu vermissenden Verstorbenen unseres Berichtszeitraums mehr am Ende der Sendung. Man merkt bei dir, dass du richtig noch Radio gelernt hast. Ja, 8:03:08 hier ist die plattdeutsche Lebensweisheit bei ihrem Radio Münsterland. Und dann kam irgendwas, was ich nie verstand. Der hätte da sagen können... Also wenn er es auf Plattdeutsch hingekriegt hätte, Faustfick bei der Kuh, gute Sache, schönen Tag, hätte ich hinterher auch gesagt, ja, das war ja wieder gesellig. Eins hat diese Fußball-Europameisterschaft ja gezeigt, wenn man als Populist und Rechtsausleger unterwegs ist, ist man schlecht beraten, irgendwas gegen diese Le-Mannschaft zu sagen. Ja, es gab dann zum Schluss nochmal einen Tweet von Trixie Tourette, wo sie meinte, das müsste jetzt doch auch eine Nationalmannschaft sein. Das war, glaube ich, ihr Bemühen um den Ehrentitel Don Quixote von La Mannschaft. Weil wenn das eine Nationalmannschaft in dem, wie man ängstlich vermuten muss, ethnischen Sinne wäre, wäre aufgefallen, dass die, glaube ich, die französische Mannschaft nicht gesehen hat. Also ich hatte die Arme durchaus oben bei dem Spiel, als guter vaterlandsloser Geselle, weil erstens deutsche Dominanz, aber am Ende gewinnen die, die cleverer sind in Europa. Kann man mal als Signal nichts gegen haben. Und zweitens sehe ich jetzt Frau Le Pen und ihre ganze Brut einer dunkelhäutigen Nationalmannschaft zujubeln. Müssen die, um populär zu sein. Hätte besser nicht kommen können. Und zu dem Zeitpunkt war Boateng schon The Nachbar oder Le Nachbar, wie wir sagen. Also das, finde ich, ist alles gut und gegen die Verbrechergesinnungen gelaufen, die sich da vorher versucht haben, ihr Süppchen drauf warm zu kriegen. Ja, also Boateng eigentlich einer der Gewinner des Turniers, sympathischerweise. Ja, man will vielleicht gar nicht so viel von dem hören, was er dann manchmal so sagt. Also, auch wenn man die Augen zumacht, klingt wie Sido. Ich würde ja Tourette und Trixie anbieten, dass sie in die Schweiz auswandert. Das wäre schade für die Schweiz. Denn da ist die Nationalmannschaft Nati. Je nach Sprechweise auch Nazi. Trixie? Klammer zu. Was mich aufgeregt hat an diesem Gauland-Gedöns und vor allen Dingen an diesem Tourette und Trixie Twitter-Alliterationsdingen, ist diese Bereitschaft der Presse, diese Dummheit dann einfach weiterzutragen. Und diesen, so wie wir jetzt gerade. Ja, wir versuchen es ja schon auf der Metaebene. Ja. Also wenn jede Äußerung der Linkspartei, in der irgendwie mehr soziale Gerechtigkeit gefordert wird, in der auf Missstände aufmerksam gemacht wird und sowas, so eine Popularität genießen würde wie jeder dumme Rechtsausleger der AfD, dann fände ich das schon ganz hilfreich. Aber sind, so? Ja, sind nicht Linkspartei, Grüne, SPD, daneben auch einfach tierisch neidisch, dass sie nicht so gut zuspitzen können? Also Populismus sagt ja, dass man das populär formuliert. Da steckt immer der Vorwurf drin, dass man so verschlichtet und vereinfacht, dass es gar keine umsetzbare Politik mehr ist. Andererseits aber ist Populismus bisher kein Thema gewesen, wenn die Volksparteien populistisch argumentiert haben. Da steckt auch Neid drin. Die können das nicht. Nicht mehr und haben nicht die richtigen Leute, sind glatt geschliffen, keine Ahnung. Also Heiko Maas hat ja irgendwann mal gesagt bekommen, wahrscheinlich, dass es dieses journalistische Subgenre gibt, das sagen die Promis auf Twitter. Mhm. Götz-George ist tot, das sagen die Promis auf Twitter. Mhm. Bud Spencer ist tot, das sagen die Promis auf Twitter. Und dass man dadurch... Du solltest nicht alle Toten schon verraten. Also man muss nicht mehr warten, dass die Zeitung anruft und fragt, wie ist denn ihre Meinung zu dem Thema, sondern man kann sich einfach dazu äußern. Und Heiko Maas hat das gemeinsam mit Dunja Hayali auf die Spitze getrieben. Und bei jedem Text, das sagen die Promis auf Twitter zu dem Thema, kann man sicher sein, dass die beiden oder wenigstens einer davon dabei gerade, ist. Ich finde, gerade als Sozialdemokrat sollte er das kritisch sehen, weil es ja in Wirklichkeit Outsourcing ist. Früher hatte die Bild-Zeitungsredaktion Langeweile und sagte, soll die EU die Gurkenkrümmung vorschreiben oder sollte Mallorca Bundesland werden? Wir rufen mal die drei schlimmsten Alkoholiker aus dem Bundestag an und fragen sie, ob sie das nicht gerade gesagt haben könnten. Da war also die Leistung war auf Seiten der Medien. Ja. Diese Leistung muss man jetzt selber erbringen. Ja. Auch das Trinken. Ja. Detlef Kleinert ist übrigens auch gestorben. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ich habe es gestern durch Zufall auf der Wikipedia-Seite die Toten des Jahres. War das nicht der FDP-Abgeordnete Trummer, der die betrunkenste Rede ever gehalten hat? Ich glaube. Doch, Detlef Kleinert. Kleinert, ja. Herr Kollege Kleinert, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Wir müssen zum Schluss kommen. Herr Präsident Hirsch, ich bedauere das zutiefst. Prost. Ja. Wille, Delle. Also ich wünsche mir tatsächlich fortschrittliche Populisten, Leute, die, wenn Willy Brandt sagt, mehr Demokratie wagen, war das populistisch? Da schreit jeder Ja und es ist null Programm. Ja, im Prinzip ist ja auch all das, was Barack Obama macht, auf eine Art populistisch, aber er macht es halt cool und strahlt so eine Souveränität aus. Oder unser neuer Liebling Justin Trudeau, der letzte Woche begeisternd, winkend bei der Pride Parade mitgelaufen ist und auf Fotos so wirkt, als hätte er, wer weiß, wie viele Gummibärchen sich einverleibt. Total begeistert. Und ich so, ich mag dich, aber das ist ein bisschen übertrieben fast. Und Gummibärchen ist sein Twitter-Account? Nee. Also in der Fetischszene oder? Ich weiß nicht, wie ich auf Gummibärchen kann. Na, das kann doch kein Zufall sein. Also, bevor das mit diesen jetzt Populisten zurechtgeziehenen Parteien und Organisationen aufkam, hatten wir eine ständig sinkende Wahlbeteiligung. Das heißt, es hat schon vorher ein bisschen an klarer Sprache oder begeisternder politischer Rede gefehlt. Also ich finde, es wäre schön, wenn man diesen Begriff nicht lassen würde, dass hier die Altparteien dort die populären. Das ist Quatsch. Der Kern ist tatsächlich, machst du negative Rhetorik oder positive? Also kannst du ein Ziel vorschlagen, das nicht nur mit dem Wort Nein zu formulieren ist. Also keine Zuwanderung, keine Ausländer, kein Islam. Das sind ja alles, also daran kann man, das ist wie so ein rhetorischer Tumormarker, dass da, wo einfach etwas abgelehnt wird, schmissig, populistisch, populär, sloganmäßig, da merkt man immer schon, okay, wir wissen ja, was du nicht willst, sag mal, was du willst. Und dann wird es sofort dünne. Vorschlag. Ja. Gelöst. Fragt uns doch. Dafür sitzen wir doch. Nein, dafür sind wir doch da. Bei Alexander Gauland habe ich immer noch das Problem, dass ich den immer noch für eine Erfindung von Helmut Dietl halte, weil der Name halt einfach so dieser klassisch sprechende Helmut Dietl-Name ist. Ja, also bis auf Bettina Gauss und ihren Vater, Gott hab ihn selig, Günther Gauss, sind Namensanfänge mit GAU, größter anzunehmender Unfall. Sind herausfordernd, sind auch Markierungen für Gauck, Gauweiler, Gauland and more to come. Ja, und dann halt noch, dass man von Gauland eigentlich automatisch immer auf Gauleiter abbiegen möchte. Wo wir da gerade sind, hat Günter Gauch die ARD-Show rechtzeitig hingeschmissen, um dann unbeleumdet als Bundespräsidentenkandidat aus dem Hut gezaubert zu werden? Meinst du, machen das jetzt wirklich? Ich meine, dass der bei einer Direktwahl gefühlte 114% bekommen würde. Ja. Ohne Publikumsjoker. Aber wir haben ja auch gelernt in den letzten Wochen, dass das Publikum zu fragen, also Direktwahlen und sowas. Wie ist dein Verhältnis zur Frage direkte Demokratie? Ja, nein, vielleicht? In Österreich eher nein. Und in Großbritannien? Ja, ich glaube, Die Schweizer haben auch eine Menge Müll entschieden in Großbritannien. Ich weiß nicht, ob mit mehr Übung, also wenn das nicht so ein, auch ein sehr verkastetes Zwei-Parteien-System wäre, ob es dann glimpflicher ausgegangen wäre. Jetzt stehen die alle da und sind total überrascht. Kann ich mir nicht anders erklären. Boris Johnson und David Cameron und Nigel Farage, niemand hat einen Plan, was passieren würde, wenn einträte, was sie alle wollten. Ja, und jetzt kneifen alle den Schwanz ein. Also es kommt einem so ein bisschen so vor, als ob Großbritannien quasi eine junge, hübsche Frau wäre und diese ganzen Populisten haben gesagt, ich bringe dich ganz groß raus, also aus der EU. Und nach der Casting-Couch war es dann vorbei. Und jetzt. Wenn es nicht so frauenfeindlich wäre, fände ich das gut. Also Großbritannien ist natürlich ein athletischer junger Mann und ansonsten gilt das, was der Lucky hier, ich möchte sagen, angeordnet hat. Guter Punkt. Stimmt, plausibel, die wollten alle die Stimmen und die Wahlerfolge und die Popularität einer EU-kritischen Haltung, aber das Ergebnis wollten sie nicht. Das ist wie wenn man so als Sechsjähriger oder dann in der Pubertät irgendwie in sein Zimmer stürmt, den Rucksack packt und sagt, ich zieh aus und dann schon an der Wohnungstür scheitert oder sowas. Das ist dieses, wo man dann bei den 16-Jährigen wenig Zugang findet, zu sagen, wenn alle an deinem Grab weinen und auch das Mädchen, das dich nicht liebt, schlimm weint und die Lehrer sagen, wir haben ihm großes Unrecht getan, möglicherweise hast du davon nichts, wenn du jetzt diese ganzen Tabletten nimmst, weil du vielleicht nicht mehr dabei sein wirst. Man weiß es nicht. Bei der Taz-Kampagne musste man das irgendwann sagen, die früher mal, also wenn jetzt nicht gespendet wird, dann stellen wir die Taz ein. Und da musste man ja immer sagen, puh, ja, okay, wer hat den Schaden, wenn es so kommt? Damit sind wir metaphernmäßig immer noch besser unterwegs als Nigel Farage, der nach dem Referendum gesagt hat, wir haben die Freiheit bekommen, ohne dass ein Schuss abgefeuert wurde. Was jetzt nach dem Mord an Joe Cox 2 Tage zuvor? Ist ja erstochen worden. Ja, beides. Okay, kann ich gelten lassen. Messer und Schießen. Was jetzt als Metapher irgendwie oder auch als also wenn wörtliche jemand, Aussage extrem neben der Spur war. Wenn der Hausname Verarsch heißt, ich meine, wie blöd sind die? Ich habe auch nochmal nachgeguckt, wie die korrekte Bezeichnung für Nigel Farage ist. Ich glaube, es ist Shitface Dickhead. Ah ja. Also Caroline Emke, auf die wir noch zu sprechen kommen werden im Umfeld von Wer könnte Günther Jauch oder Günther Gauch noch gefährlich werden, schreibt, sein Populismus bestehe daraus, halt immer mit einem Glas Bier in der Hand abgebildet zu werden. Es könne sich auch einfach um Alkoholismus handeln. Sein war jetzt Farage nochmal. Ja. Es waren vorher so viele Namen aufgetaucht, dass ich kurz... Viele leben noch. Ja. Innenpolitik. Dieses Nein heißt Nein-Ding, was uns jetzt alle sehr beschäftigt hat und was auch für mich ohne Zweifel so richtig ist, dass ich niemals auf die Idee gekommen wäre, man muss das nochmal in ein Gesetz reinschreiben. Aber bitte, wenn jemand das möchte und nach gerade die absolute Mehrheit des Bundestages, oppositionsfreie Politik. Das ist, glaube ich, tatsächlich die eindeutigste Abstimmung in der Geschichte des Bundestags gewesen. Jetzt ist es dummerweise so, dass ein anderer Teil meines Gehirns sagt, alle meine Erinnerungen, es ist lange her, gebe ich zu, an Erotik sind Locken, abweisen, verführen, wegschieben, sind genau dieses Spiel um wie viel Ja, wie viel Nein. Und ich glaube, dass der Gesetzgeber mit dem, was er da alles regeln möchte, jetzt in verdächtiger Nähe zu einem Bereich ist, wo du es nicht regeln sollst. Das Ding ist ja auch einfach, dass es quasi in nahezu jedem Fall immer nur 2 Zeugen geben wird. Einen mutmaßlichen Täter und ein mutmaßliches Opfer. Und das macht natürlich so Prozesse wahnsinnig schwierig. Ja, die schieben natürlich jetzt, indem sie eine so rigide Regelung finden, die der Idee nach völlig richtig und selbstverständlich ist, eine Menge Arbeit an Polizei und Staatsanwälte. Weil, haben wir mal so, dieses Gefühl am nächsten Morgen, boah, das hätte nicht sein dürfen. Und hat mein Gegenüber überhaupt nicht gemerkt, dass ich nicht wollte. Und wie konnte es dazu kommen? Das Gefühl ist nicht exklusiv weiblich. Es ist ein schwieriges Thema. Ich finde es gerade. Ich finde ja. Wenn wir ich finde es ist schwieriger, über das schwieriger Thema sprechen, als diese Jubelarie im Bundestag, wo alle so total einmütig waren und mit 180 über diese kleinen Aufrauungen der Fahrbahn weggerauscht sind. Bin gespannt, was da noch so zurückkommt. Ich meine jetzt nicht, du hattest mir ja auch diesen großartigen, wie immer großartigen Kommentar von unser aller Pest von Wagner geschickt, der, ja, ich glaube, alles trinken muss, was Nigel Farage übrig lässt. und das dann auch schreibt, was dabei rumkommt. Also das, dieses direkte, wenn eine Frau Nein sagt, dann heißt es, jo, oder gib dir mal mehr Mühe oder versuch's nochmal. Zur Ehrenrettung von Wagner muss man sagen, dass es jetzt nicht um den Fall ging, um die aktuelle Diskussion, sondern dass es sich um einen Jahre alten Fall handelt von diesem Marco, der in der Türkei inhaftiert genau, war, als dem 16-Jähriger. Den er trösten wollte, glaube ich, so in dem Ton von, du hast doch nur dich ganz normal verhalten, nämlich wenn die Schlampe Nein sagt, dann will sie es doch erst recht. Hochliteratur von Wagner, Zitat Ende. War kein wörtliches Zitat. Aber wirklich fast. Also wenn man nach diesem neuen Gesetz regelkonform Erotik genießen will, dann würde ich mit Friedrich Merz sagen, die Vereinbarung muss auf den Bierdeckel passen, wenn es noch komplizierter wird. Oder einfach do it yourself. Aber es ist ja tatsächlich so ein Thema, wo man sich denkt, müssen wir da ernsthaft drüber diskutieren, müssen wir es ernsthaft in Gesetze gießen, können wir nicht unsere Kinder einfach so erziehen, dass das völlig klar ist? Ja, ist irgendetwas von dem, was in der Neujahrsnacht auf der Domplatte vor dem Bahnhof in Köln passiert ist, damals erlaubt gewesen? Nein. So. Es gab zur gleichen Zeit den Fall des jungen Brock Turner in den USA, der dadurch Aufmerksamkeit erregt hat, dass also er hat eine Kommilitonin auf dem Campus vergewaltigt. Und diese Kommilitonin hat einen offenen Brief an ihn geschrieben, der im Internet veröffentlicht wurde und es ging groß durch die Medien, hat Reaktionen hervorgerufen. Joe Biden hat auch eine Replik drauf geschrieben, der sich, glaube ich, gerade auch so verdient macht als... Vertrumpt? Nee, Joe Biden ist ganz großartig, so macht jetzt so den nationalen Großvater in den USA. Ah, okay. Mit gegen Krebs und gegen Vergewaltigung. Vielleicht und so hat der Bock weiterzumachen, die Frau Clinton hat ja noch niemanden benannt. Vielleicht auch das. Aber die eigentliche Geschichte war, dass der Täter irgendwie zu einer sehr überschaubaren Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Auch weil der Richter sagte, dass man die Karriere als Schwimmer und das weitere Leben des jungen Mannes nicht über Gebühr gefährden wolle. Ah, okay. Und dann gab es eine Einlassung des Vaters, der sagte, also seit diesem Vorfall sei sein Sohn verstört, habe keinen Hunger mehr auf Steaks und quasi 15 Minuten Handlungen hätten jetzt sein ganzes Leben beeinträchtigt, wo ich so dachte, 15 Minuten ist ganz schön viel verglichen mit so einem Autounfall oder einer Kugel, die abgefeuert wird. Das ist, da in der Zeit könnte ein bisschen Bewusstsein einsickern. Ja, auch kein Partythema. Dann habe ich hier noch den Namen de Maizière stehen. Der will Hilfspolizisten und erfindet Zahlen. Jo, warum auch nicht? Also ich glaube, dass Grundqualifikation als Innenminister damit eigentlich abgeschlossen. Ja, wie hast du ihn denn bisher erlebt? Also er war ja der Besonnus Maximus nach Charlie Hebdo und nach allen Themen, wo ein anständiger rechtsradikaler Innenminister und Rechtsradikale drängt es nun mal in diese Richtung, jede Art von Glut gehabt hätte, um sein Süppchen warm zu kriegen. Hat er immer sehr besonnen und gerne auch diese Begrifflichkeit verwendet, reagiert. Außer bei Charlie Hebdo, wo er die sofortige Einführung der Vorratsdatenspeicherung gefordert hat, wo man ihn dann darauf hinweisen musste, dass es die in Frankreich gab. Das ist aber auch so eine Art zunftgerechtes Ritual. Innenminister müssen seit 2006 auch bei jeder Gelegenheit, zum Beispiel wenn die Nachtigall zum Vogel des Jahres erklärt wird, den Einsatz der Bundeswehr im Inneren fordern. Das unterschreiben die bei Amtsantritt. So, egal welcher Anlass, hau es halt raus. Nee, ich bin wirklich in Sorge, dass er in letzter Zeit so performt, dass einer versucht, rechtspopulistisch zu sein, der es ums Verrecken nicht kann. Mhm. Und dann denkt er, boah, das wäre jetzt mal populär, glaube ich. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das geht, aber ich mache das mal. Und schon hat er wieder so einen Kracher rausgehauen, wo dann alle lachen. Es ist schade. Ich glaube, der ist wirklich ein effizienter politischer Manager, ein Mann mit weitgehend schwammigen Meinungen. Aber der ruiniert sich gerade. Mich hat dieses ganze Brexit-Ding und diese Popularität von Donald Trump und auch von deutschen Rechtspopulisten und sowas, mich ärgert das auch nicht nur inhaltlich, sondern auch auf dieser Ebene, warum lassen sich Menschen so wenig von Fakten beeinflussen, sondern von Gefühlen, was ja okay ist, wenn es jetzt, sagen wir mal, um die Anbahnung einer Zweierbeziehung geht, was aber als politische Grundsatzentscheidung für ein Land jetzt eher nicht so die richtig gute Option ist. Es gibt ein Commencement Speech, also diese gepfefferte Rede, die in Amerika üblich ist, wenn Absolventen ins Leben entlassen werden, die Barack Obama gehalten hat, ungefähr mit dem Slogan oder der Überschrift, keine Ahnung haben, ist gar nicht cool. Aber dass das ein Präsident zu Studierenden sagen muss, ist vielleicht auch schon ein Indiz für das, was du sagst. Es ist ja in Großbritannien auf die Spitze getrieben worden von Michael Gove von den Tories, der im Vorfeld gesagt hatte, people in this country have had enough of experts. Hm. Wo ich so dachte, alles klar, dann schließ dein Elektroherd selber an die Starkstromleitung an und flick deinen Blinddarmdurchbruch selbst und dann haben wir das Problem innerhalb von 15 Jahren. Sieht so aus, als wäre das alles schon passiert. Ja, ja. Das ist auch eine Überraschung über Deutschland, denn ich glaube, wenn man vor 10, 15 Jahren die Deutschen gefragt hätte, wären sie mit einer Expertokratie einverstanden gewesen. Also irgendeine milde, obwaltende Mama oder ein gutmütiger Hausvater. Und da sitzen dann ganz viele Leute im weißen Kittel drum und sagen, Atomphysik verstehst du nicht, wir machen das schon. Und Eingriff in die Keimbahn, ja, der Doktor weiß Bescheid. Und das ist eine tiefsitzende deutsche Sehnsucht, sich politisch nicht in Meinungskämpfe zu verstricken, hat sicherlich auch mit der deutschen Geschichte zu tun, sondern binäre Antworten zu kriegen, was Frau Merkel ja in ihrer naturwissenschaftlichen Attitüde bedient, indem sie gar nicht sagt, wir können linksrum oder rechtsrum, sondern alternativlos, also dass sie Politik als einen wissenschaftlichen Versuch inszeniert. Hat lange funktioniert und scheint jetzt zu bersten, auch hier. Ich möchte aber auch eigentlich lieber wieder einfache und, also mir ist die Welt zu kompliziert geworden in den letzten Jahren. Mein linker Populismus würde ungefähr so gehen, dass wenn die EU sagen könnte, in England wartet man ein Jahr auf einen Arzttermin, das geht nicht. In Rumänien ist der Mindestlohn 1,20 Euro, in Luxemburg 11,20 Euro, das geht nicht. In Deutschland sind die ganzen Profite angekommen von Schuhmärkten und Möbelhäusern und Aldi-Buden, die Griechenland und die Griechen in die Staatsverschuldung geschoben haben, das geht nicht. Also wenn man sagt, Europa ist ein soziales Projekt, Europa schafft nicht Ungerechtigkeit, sondern schafft Gerechtigkeit. Das wäre, weil ich da jetzt auch nicht alle Ausführungsbestimmungen schon geschrieben und juristisch abgesichert hätte, populistisch. Und ich fände es einen coolen Populismus. Ich glaube, das geht. Also es gibt so ein Modell, das heißt, wenn du lang genug den Oben-Unten-Konflikt schürst, also die Kluft, diese Armutsspalte aufspalten lässt oder aufspaltest aktiv, Beispiel Harzpolitik in Deutschland, dann muss nur noch einer kommen und sagen, Freunde, oben-unten gar nicht das Thema, sondern drinnen draußen. Also du schlägst einen Sündenbock vor. Genau das ist ja in Deutschland passiert. Diese Montagsdemos begannen mit Protest gegen Agenda, gegen Harzpolitik. Und es hat niemand interessiert. Ja, das sind ein paar abgehängte Verlierer. Lass sie mosern, außerdem Ossis, immer schlechte Laune. Und dann hat jemand diesen Funken da reingeworfen. Es liegt an den Ausländern, den Flüchtlingen, den Asylbewerbern, am Islam. Und dann auf einmal war der Wumms dahinter. Heißt aber, du kannst es möglicherweise an der Stelle gar nicht reparieren. Das heißt, der Ausländer kann nichts dafür, der Islam nicht, die sind auch liebe Leute und so. Sondern du musst auf die Ebene zurückgehen und sagen, okay, was ist die Ungerechtigkeit? Was ist das soziale Problem? Das war ja faszinierend, auch bei diesem Brexit-Referendum, als dann die Zahlen kamen, wie die alten Leute abgestimmt haben, wie die jungen Leute abgestimmt haben, dass die alten Leute für einen Austritt waren, die jungen Leute, die mit der Entscheidung sehr viel länger leben müssen, dafür gestimmt haben, aber weniger zur Wahl gegangen sind. Und plötzlich ging in den Kommentaren und Meinungsseiten und sowas so das Alt gegen Jung-Narrativ los. Mhm. Und ich dachte, das ist genau die richtige Reaktion auf ein Wir gegen die-Narrativ, das da eh schon am Köcheln ist. Weil jetzt können wir es in alle vier Richtungen entzerren. Ja. Was es so schwierig macht, ist, dass pro-europäisch die Geldsäcke sind und anti-europäisch die Verlierer. Und man dann eigentlich sagen muss, mit dem Herz für die Verlierer, für die Opfer von solchen wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklungen, müsste man mit Blick auf England eigentlich antieuropäisch sein und sagen, löst euer seit Thatcher schwelendes soziales Problem. London Riots hat es auch schon in der EU gegeben, weil dann habt ihr auch nicht mehr so einen Riesenbums hinter dieser Europafrage. Ich muss aber auch sagen, mein Populismus ist gut für, wenn England meint, es hat auf seinem Weg von der Weltmacht zum Zwergstaat mal 40 Jahre Pause in der EU gemacht, okay. Degeneriert weiter. Viel Spaß. England lebt halt hauptsächlich vom Ruhm vergangener Jahre. Und davon auch ein bisschen nicht in den Spiegel zu gucken. Also das ist kein Commonwealth mehr und dieser minimale Blinddarm, England regiert ganz Indien, ein Kontinent oder so. Das stimmt ja alles einfach gar nicht mehr. Das ist schöne Folklore. Also ich bin ja tatsächlich Fan des Königshauses, also auch jedweder Königshäuser eigentlich. Ich mag die Skandinavier, ich mag die Briten. Und ich finde es so ein bisschen schade, dass die wirklich ja jetzt gar nichts sagen dürfen und können, weil eigentlich wäre das ja jetzt so eine Situation, wo sich jemand so wie William oder sowas hinstellen könnte und versuchen könnte, das Volk zu einen und irgendwie zu sagen, aber wir sind doch alle und sowas. Und könnte dadurch natürlich noch größere Popularität erzielen, ohne dass es irgendwelche politischen Auswirkungen direkt hätte, weil die Monarchie ja wirklich von dem politischen System abgetrennt ist und das dürfen die ja einfach nicht. Es steht ein riesiger brauner Elefant im Raum und sie dürfen nicht darauf hinweisen. Ja, die Queen hat, glaube ich, die maximale Annäherung an eine politische Äußerung gefunden, indem sie gesagt hat, jetzt mal Ruhe bewahren. Ob sie mehr wollte, ich glaube tatsächlich, dass Charles, ihr Sohn, Europäer ist. Bei ihr weiß ich das nicht so, ob sie nicht sagt, naja, stimmt ja, wir sind ja auch das geilste Land der Welt und es ist mein Job, das zu finden. Juan Carlos hat eine bedeutende Rolle gespielt in der Ablösung vom Frankismus in Spanien. Also der war eigentlich dann fast ein demokratischer Präsident, der diesen Prozess gemanagt hat und zwar auf Parlamentarismus zu. Er hat jedenfalls nicht die fixe Idee gehabt, super, dann können wir ja die Monarchie stärker institutionalisieren. Und andere Königshäuser, wenn man an jetzt nochmal einen Zweiten Weltkrieg denkt, das niederländische Königshaus zum Beispiel mit Bravour. Also die haben Haltung, eine politische Haltung auch gezeigt. Ich kann aber der Elisabeth nicht, du hast so das Gefühl, die wäre eigentlich Europäerin. Bei ihr kann ich es gar nicht so sagen. Ich fände es halt vor allen Dingen für die jüngeren Generationen, also Charles und William, die ja auch irgendwann dann mal wirklich da regieren werden und mutmaßlich jetzt, wenn es ganz schlecht läuft, ein sehr, sehr kleines Land, das nur die, Teil die einer Insel ausmacht. Die müssen dann Bankett neben dem Großherzog von Luxemburg sitzen. Richtig. So. Das wünsche ich denen ja jetzt auch nicht. Also, ich habe so ein bisschen Mitleid. Auch mit dem ganz kleinen Prinzen. King George of... Die Eltern haben das Erbe durchgebracht. Ja. Hat man immer wieder. Ja, dann hatten wir noch diesen Anschlag in Orlando, wo man ja erst dachte, das ist so das übliche amerikanische, ach, Menschen schießen aufeinander. Was gab es sonst noch diese Woche? Was ja dann in ganz viele Richtungen oszillierte, weil es natürlich erstmal irgendwie IS und sonst wie zu tun hatte. Schwulenfeindlichkeit. Ja, was dann auf einer Metaebene zu auch innenpolitischen Verwerfungen eigentlich geführt hat, als Frau Merkel dann in ihren Beileidsbekundungen und sowas dann betonte, dass sie für eine tolerante Welt und sowas sei, was noch nicht mal eine Minimalaussage war in dem Fall, weil es ging halt anders als in Paris, wo in Cafés geschossen wurde, wo einfach das tatsächlich freie westliche Leben irgendwie attackiert wurde am Stadion, in einem Musikclub, ging es hier ja sehr eindeutig gegen eine bestimmte Zielgruppe. Sie hat dann ja auch nachgerüstet. Es ist bemängelt worden von Schwulen- und Lesbenverbänden, dass sie das nicht beim Namen genannt hat und dann hat sie nochmal nachgerüstet. Dann hat sie es beim Namen genannt und dann hat sie aber gesagt, dass wir in einer toleranten Welt und sowas leben, was ja ihre Standardformulierung beim Thema LGBT ist. Und ja, Toleranz ist nicht das, was hier das Ziel ist. Das Ziel ist Akzeptanz und ja, Integration. Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt ja Advocatus Diaboli Positionen ahnen, die etwa hießen, indem man in einer Beileidsbekundung über das Massenverbrechen von Orlando sofort auf Schwule und Lesben abhebt, diskriminiert man die. Ist es nicht ein Ausdruck von Normalität zu sagen, da wird genauso Beileid bekundet wie bei jedem anderen Verbrechen auch? Kann ich als Argument auch nachvollziehen, aber das Ziel ist halt einfach, also wenn jemand in eine Synagoge gegangen wäre, wäre klar gewesen, dass das ein antisemitischer Anschlag ist. Und dann hätte man es so genannt. Hast recht. Und es ist ein Schwulenclub und das ist für ganz viele der einzige Rückzugsort, der einzige Ort, in dem sie... Unter anderem für den Täter. Ja, in dem sie so sein können, wie sie wollen, vielleicht auch selber gar nicht sein wollen, aber trotzdem was irgendwie ihrer Persönlichkeit nahe kommt und sowas. Das ist ein geschützter Raum und das macht es umso schlimmer. Tja. Aber 4 Wochen her, inzwischen in den USA, mal wieder eine andere Zielgruppe. Es ist echt traurig. Und natürlich sind das alles innenpolitische Probleme und gesellschaftliche Probleme, die da zutage treten, die aber nicht zutage treten würden, wenn es nicht so leicht wäre, an Handfeuerwaffen und an militärisches Equipment zu kommen. Und dann gibt es immer so die Relativierung. Ja, in der Schweiz gäbe es ja auch ganz viele Waffen und da gäbe es so wenig Einsätze von Schusswaffen. Ja, okay, aber vielleicht sind Schweizer auch einfach insgesamt ein bisschen weniger emotional als so durchgeknallte Rednecks oder was auch immer da für Leute in den USA mit Schusswaffen hantieren. Ja, der Gründungsmythos der Schweiz stützt sich nicht auf Schusswaffen, also bestenfalls auf Tell und einen Apfel und eine Armbrust. Und es ist ein Mannbarkeitsritual. Ich glaube, das ist halt dieser landläufige Vergleich mit dem deutschen Tempolimit. Das hat irgendwas Metaphysisches. Und Obama verkämpft sich da drin, das noch irgendwie in seiner Amtszeit hinzukriegen. Vielleicht sollten wir anbieten, wir unterschreiben TTIP, wenn ihr endlich die Waffen abschafft. Ein bisschen Opfer muss man auch bringen. Das wäre mal ein Angebot. Ich glaube, Obama würde da... Würde sagen, das sind für ihn ist es ein Win-Win-Vorschlag. Ich ziehe es zurück. Ja. Lass uns über gute Nachrichten sprechen. Ich habe sogar ein paar gefunden in den letzten Wochen. Es gab diese, ich weiß nicht, ob du dich dafür interessierst, diese Sonde der NASA, die jetzt um den Jupiter kreist. Mhm. Juno heißt sie. Ja. Ich habe ungefähr nichts davon verstanden, was die da macht und sowas. Habe aber eine Animation gesehen, wie die da hingekommen ist, so mit Schwung aufnehmen um Planeten und sowas. Das ist schon wirklich für Fortgeschrittene. Das ist immer wie so ein Kind, das vom Karussell fällt, ne? Also das, wenn es irgendwie aus irgendwelchen Anziehungsgebieten dann, hui, patsch. Und dann habe ich gehört, dass sie irgendwo verglühen muss, wo sie nicht gleich auch so einen Planeten vernichtet. Also dass das auch schon mitberechnet haben. Wow, was wir können. Kannst du die Planeten in der richtigen Reihenfolge? Ja, wenn ich den rheinischen Esel fahre von Dortmund-Löttringhausen bis nach Bochum, dann stehen die da und anhand der 13,5 Kilometer, die diese wunderbare Rad- und Wanderstrecke lang ist, ehemalige Eisenbahnstrecke, rheinische Esel waren ein Güterzug, deswegen Esel, dann stehen da Merkur und Neptun und Pluto alle genau in der richtigen Reihenfolge und man kriegt mal ein bisschen Gefühl dafür. Also ich kann es natürlich in Wirklichkeit nicht, aber ich könnte jetzt mit dem Fahrrad da langfahren. Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unsere neuen Planeten dann eigentlich, aber seit Pluto degradiert wurde, passt das auch mit den neuen nicht mehr, aber egal. Eure Gespräche sind vielfältig zwischen deinem Vater und dir. Das ist der Merksatz. Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unsere neuen Planeten. Mein Vater erklärt. Hä? Merkur. Mein. Venus. Oh Gott. Erde, Mars, Jupiter. Was kann ich tun, Saturn, damit du diese bittere Niederlage Uranus, rausschneidest? Ich könnte mich schneiden. Neptun. Da möchte ich dagegen halten, lieber Lukas. Mit dem goldenen Satz: Eine alte Dame geht Heringe einkaufen. So. Kling, es ist eine Gitarre. Ach, scheiße, man ist echt alles. In die Semmel bis der Kater. Ich hab einen. In die Semmel bis der Kater. Ich habe keine Ahnung. Semmel bis ter Kater. Einmal, zweimal, dreimal, viermal Latein. 333 bei Issos Keilerei. Hurra. Weitere gute Nachricht, die ich mir notiert habe. Der Papst tritt als Stimme der Vernunft auf. Mhm. Wo man jetzt kurz unsicher sein sollte, ob das jetzt die wirklich gute Nachricht ist, wenn der Papst die Stimme der Vernunft macht die Sekte wieder stärker. Ob nicht dann der Rest der Welt völlig... Er hat sich von unserem deutschen Kardinal Marx hinreißen lassen, zu sagen, wir müssen uns eigentlich bei den Schwulen entschuldigen. Ich halte das für eine kircheninterne Geschichte. Und hat aber dann noch draufgelegt, ja, aber bei den Armen auch. Wir müssen uns entschuldigen für die Waffen, die wir gesegnet haben. Und dann da hat er überhaupt kein Halten mehr gefunden. Er sagt, Mensch, Maxi, gute Idee, da mache ich mal eine lange Rutsche. Das ist auch immer, wenn dieser Papst in einem Flugzeug irgendwie eine Pressekonferenz gibt, dann kriegen wahrscheinlich die Vatikansekretäre von vorher den maximalen Nervenzusammenbruch, weil sie wissen, jetzt werden wieder 2000 Jahre Geschichte geschliffen. Das Vatikan intern Höhenkoller heißt es. Ja. Das können wir nicht Papstbesuche nur noch da machen, wo man mit der Eisenbahn hinkommt. Lebt eigentlich der Vorpapst noch? Der lebt auch noch, ja. Ratze. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt auswendig gucken gerade. Aber der lebt auch noch. Ja. Wer lebt denn auch noch sonst so? Ich werde jetzt die Menschen verlesen, die noch leben. Ja. Caroline Imke lebt noch. Die bekommt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Ja, das ist Vorbereitung. Caroline Imke wird Bundespräsidentin. Also bei der Ankündigung des Amtsversagers und Kriegshetzers. bei der Ankündigung von Herrn Gauck, nicht mehr zur Verfügung zu stehen, wurde ja offenbar, dass es cool wäre, wenn jetzt die Zivilgesellschaft mal einen benennen würde. Und hier wird klar, haben wir gar nicht. Also dass es ein Gemetzel von mehr oder minder parteipolitisch verorteten Kandidaten gibt, aber niemand jetzt sagen könnte, ach, da nehmen wir doch unseren großen Philosophen oder unsere bedeutende Schriftstellerin oder so. Das finde ich ernüchternd, wenn man sagt, wenn man jetzt eine zivilgesellschaftliche und populäre Stimme haben wollte, müsste es wahrscheinlich machen Frank Schätzing oder David Precht. Nichts gegen die Leute. Ja, und dann dachte ich, warum jemand, der immer über Krieg redet, wie Gauck und nicht jemand, der da war, wie Caroline Ehmke. Die hat Philosophie studiert, die lotet moralisch, parteipolitisch unabhängig, sie ist eine Frau. Sie würde nicht so ein Fauxpas machen, wie du den eben zu Merkels Worten zu Orlando gesagt hast. Sie hat ein kluges Buch über das Begehren geschrieben. Ja, das ist meine Kandidatin. Und damit habe ich das Karma stark aufgeladen. Und bums, geht's wieder schief und sie kriegt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und kotzt einen dicken Strahl, weil sie fürchtet, sie müsste da irgendwelche Garderobe anziehen, die nicht ihr Style ist. Wir lieben sie in jeder Verpackung, oder? Ja. So. Gut, dann lass uns zu den Toten kommen. Sind ja nicht so viele. Ja. Es ging sportlich los mit Muhammad Ali. Ja. Auch klassische Situationen. Lukas Heinze hat seinen ersten Arbeitstag bei der Sportschau. Was passiert? Der bedeutendste Sportler des 20. Jahrhunderts stirbt. Gab es da so einen Tag X-Band? Also der Film war geschnitten dazu. Der kam tatsächlich kurzfristig rein. Aha. Also war noch nicht fertig. Das ist so dieser makabere Job, die sogenannten Tag-X-Filme, wo du dann so von 45 Minuten 42 schneidest, um dann die letzten 3 Minuten auch dran zu stinken. Aber du musst, während derjenige noch lebt, diesen ganzen Film produzieren im Gestus, der Verstorbene hat und der Verstorbene wurde. Schrecklich, dieser Selbstmord vom früheren Leverkusener Trainer. Sascha Lewandowski. Das ist irgendwie ein Mutmaß dann, dass diese ganze Leistungskacke, es bringen sich übrigens sehr viel mehr Männer um als Frauen. Das stimmt. Also ich weiß es nicht, für Deutschland, in Großbritannien ist es die häufigste Todesursache für Männer unter 40. In Deutschland ist der Proporz, glaube ich, 5:1. Leistungskacke, weg damit. Rudi Alti ist 78 geworden. Trotz oder wegen all der Medikamente, die ihm so gute Beine gegeben haben auf der Tour. Guckst du eigentlich noch Tour jetzt gerade? Es passiert mir leider, dass ich dann doch, wenn ich merke, jetzt geht's auf den Zieleinlauf zu, dass ich kurz den Ton lauter drehe und man hat dann zu früh Feierabend, weil das dann nach 17.30 Uhr nochmal zu sagen, so, jetzt bin ich wieder fit, mach noch 3 total durchsetzungsfähige Telefonate und schreibe ein geiles Konzept. Ich muss mich da disziplinieren. Ja. Jo Cox haben wir schon erwähnt, britische Politikerin, von einem Extremisten umgebracht. Das trifft übrigens auch überwiegend Frauen. Von also, Extremisten umgebracht zu werden? Nein, als Politikerin, also natürlich als Politikerin. Schwedische aber, Außenministerin. Ja, Benazir Bhutto und so weiter. Wolfgang Welt, der große, unbekannte Bochumer Literat, zu dem du noch was sagen wolltest, weil du vor 2 Jahren die Forderung unterschrieben hast, ihm den Ja, ich kam, Ruhe. Kam in die Gunst. Das war dann wohl meinen Freunden aufgefallen, dass er einerseits sicherlich der Säulenheilige für die deutsche Popliteratur ist, wenn es sowas gibt. Sicherlich gab es da in seiner Zeit auch noch Fauser und gab es andere, aber das, was dann dieses deutsche Popliteratenwunder wurde, bezieht sich auf sie. Ich habe Benjamin mal gesagt, hier Wolfgang Welt, den kannte er gar nicht. Also es geht da auch nicht darum, dass jetzt diese Popliteraten Lebert und wer noch alles Abbitte leisten müssten beim großen Wolfgang. Aber wenn man das auch heute noch mal gelesen hat, Peggy Sue und die wenigen Sachen eigentlich, die er geschrieben hat, muss man sagen, ja, stimmt. Da war er 20, 25 Jahre vor den anderen. Und gut zu lesen. Und ich erkenne diese Welt, in der ich hier als Student durchs Ruhrgebiet gelaufen bin, exakt wieder in den Büchern von Wolfgang Welt. Und wenn man jetzt noch mal Frank Schätzing oder David Precht sagt, dann hat dieser Literaturbetrieb eindeutig die Eigenschaft, dass Selbstmarketing total wichtig ist. Und so gesehen immerhin schön, dass Caroline mal den Preis kriegt, weil die auch nicht jeden Tag in jeder Talkshow sitzt. Von Wolfgang Welt stammt ja einer der wahrscheinlich besten ersten Sätze der Weltliteratur. Weltliteratur. Möchtest du ihn zitieren? Mach. Aus Peggy Sue, der erste Satz. Etwa 2 Jahre nach unserer ersten Begegnung machte mir Sabine am Telefon Aussicht auf einen Fick, allerdings nicht mit ihr selber, sondern mit ihrer jüngeren Schwester. Was soll danach noch kommen? Auf jeden Fall nicht der höchst strittige Satz Nein heißt. So, alliterativ geht's weiter. Götz George. Die sind am gleichen Tag gestorben. Wolfgang Welt und Götz George, 2 sehr unterschiedliche Repräsentanten des Ruhrgebiets. Was bei Götz George eigentlich völlig absurd ist, weil er natürlich nicht aus dem Ruhrgebiet kommt und hier nur diesen Polizisten gespielt hat, was die Menschen nie verstanden haben. Aber er hat ja ein Opus Magnum hinterlassen, in dem er seinen eigenen Vater spielt. Und ich meine auch reflektiert, wie schwer das ist, wenn du Schauspieler bist als Sohn des Überschauspielers. Und dadurch, dass er so ein langes, produktives, schaffensreiches Leben gehabt hat, ist es ein bisschen seltsam, weil das Problem hatte wirklich nur er. Götz-George bei Götz-George und niemand sagte noch, das ist doch der Sohn von. Er hat nicht das Stefan Beckenbauer-Problem gehabt, aber er hat es in seinem Herzen getragen, das Thema. Und wenn einer sich dann im fortgeschrittenen Alter über 70 einer solchen Aufgabe stellt, dann ist das einerseits großartig, weil du sagst, du machst wirklich, räumst alle Schubladen auf und schmeißt weg, was du nicht mehr brauchst, bevor du vielleicht gehen musst. Und andererseits ist es auch ein Zeichen, dass jemand sich vorbereitet zu sagen, ich möchte alles erledigt haben. Also in dem Sinne wünsche ich mir, dass das für ihn war. Manfred Deichs, Karikaturist. Bud Spencer, auch eine Schwimmer. Persönlichkeit, auch Schwimmer. Wasserballer und Schwimmer, ja. Elie Wiesel. Es reißt überhaupt nie ab, ne? Also es verdichtet sich immer mehr, dass da bei Odin an der Tafel irgendwas gebacken ist dieses Jahr. Das ist wieder eine tolle Mannschaft. Bist du beleidigt, dass wir noch leben? Nee, ich habe ein Kind, ich bin ganz froh, ehrlich gesagt. Ich auch. Es gibt ja dann diese Diskussion, statistisch, ist das jetzt außergewöhnlich, ist es nicht außergewöhnlich? Ist es die Klimakatastrophe? Auch das ist möglich. Ja. Also ich habe auch zur Statistik sehr unterschiedliche Meinungen gehört, die beide sehr plausibel waren. Was, glaube ich, tatsächlich stimmt, ist einfach, dass es viel mehr Prominente gegeben hat mit der Zeit einfach. Ach so. Dass es also viel mehr Leute gab, die gleichzeitig bekannt waren, das in einer bestimmten Zeit, ja. Babyboomer-Generation und sowas, und dann kommt jetzt halt so langsam die Zeit. Das ist also, im Prinzip ist es ein Produkt erhöhter medialer Präsenz, dass wir eben Götz-George 40 Jahre lang kennen. Ja. Früher starb eben irgendein Schauspieler, der vielleicht vor 40 Jahren auf irgendeiner Bühne, was wir gar nicht gemerkt haben, mal was gemacht hat. Genau. Gute Theorie. Ist aber auch widerlegbar genauso gut. Wir verlinken diese Artikel einfach alle. Ja, alle. Alle Artikel, über die wir gesprochen haben heute, die Links dazu gibt es auf coffeeandtv.de unter dem Post zu diesem Podcast. Mhm. Und in einem von diesen Artikeln stand dann aber auch drin, dass der Mensch bei der BBC, der immer zum Jahresende die Sendung macht, das sind die Toten des Jahres, schon im Mai, glaube ich, das okay bekommen hat, dass seine Sendung dieses Jahr doppelt so lang werden darf. Wir warten mal ab, wie es im Dezember aussieht, nach dem 24-Stunden-Sendemarathon. Diese Jahresrückblicke, wo normalerweise auf dem Abspann 10 Schwarz-Weiß-Fotos kommen, die werden ja dieses Jahr zur Hälfte in Schwarz-Weiß sein. Ja. Und dadurch nicht schlechter. Lucky, es war mir eine Ehre. Mir auch. Mein Vorschlag, leb auch bis zum nächsten Mal. Ich gebe mir Mühe. Ja, weil wir werden es auch drüben machen, aber es wäre ja blöde, wenn einer von uns beiden drüben ist und der andere noch hier. Dann müssten wir hier so, wie heißt die, Elisabeth Tissier? Morphogenetisch transzendental Podcast. Müssten Menschen bitten, die Kontakt. Ja, und ein so. Medium. Ja. Ich hätte meinen Podcast gerne Medium. Okay, das war's für heute. Schade. Ja. Die Zeit geht immer so vorbei. Ja, mehr Podcasts auf Soundcloud oder auf iTunes. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung schreibt, weil dann werden wir, glaube ich, besser angezeigt und sowas. Also freuen wir uns nur, wenn ihr uns eine sehr, sehr positive, also eher dokumentarische Bewertung schreibt. Das E. Dann YouTube-Kanal von deiner Firma, Pro Bono TV. Geiles Zeug. Du bist bei Facebook. Ja. Lucky und Fred sind bei Facebook. Absolut. Pro Bono TV ist auch bei Facebook. Ja. Und bei Twitter, @ProBonoTV. Und ich bin bei Twitter als Einheinser. Und mit diesem, in der Kirche sagt man Verkündigung. Ja. Nee, Abkündigung. In der Kirche sagt man Abkündigung. Das ist die Abkündigung. Das sind die Abkündigungen. Jetzt der Klingelbeutel. Es ist wirklich wie in der Kirche. Wir haben die Verstorbenen vorgelesen und jetzt sagen wir noch, wenn die nächste Messe ist. Kommt, sagt es allen weiter, ruft es in jedes Haus hinein. Kommt, sagt es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Zweistimmiger Schluss. Heißer Scheiß. Und mit deinem Geiste. Bist du katholisch? Nee, ich bin Kind einer Mischehe. Oh. Und evangelisch getauft, aber in beide Kirchen geschleppt worden. Und man kann der katholischen Kirche alles vorwerfen, aber die Show ist schon die geilere. Ja, meine Eltern haben sich im Kindergottesdienst kennengelernt. Es ist nicht die schwerste Anklage, die ich gegen die evangelische Kirche vorzubringen habe, aber es ist eine. Gut. Amen. Du fährst jetzt Fahrrad oder was machst du? Jo. Okay. Ist ja sonnig. Ich gucke Fahrrad fahren und schneide einen Podcast. Alles klar, es war mir eine Freude. Mir auch. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Lucky und Fried. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.